Die Dirne und der Soldat. Hilde Sochor und Helmut Qualtinger. Komm, mein schöner Engel. Müsst nicht mit mir kommen? Ah, ich bin der schöne Engel. Freilich, ja denn? Geh, komm zu mir. Ich wohne gleich in der Nähe. Ich hab keine Zeit, ich muss in die Kasern. Ach, in die Kasern kommst du immer noch zurecht. Bei mir ist besser. Das ist schon möglich. Psst. Jeden Moment kann ein Wachmann kommen. Lächerlich, Wachmann. Ich hab auch mein Seitengewehr. Okay, komm mit. Lass mich in Ruhe, Geld hab ich eh keins. Ich brauch kein Geld. Du brauchst kein Geld? Wer bist denn du nachher? Zahlen tun mir die Zivilisten. So einer wie du kann sie immer umsonst bei mir haben. Du bist der Mensch, die, von dem er der Huber erzählt hat. Ich kenn keinen Huber nicht. Na, du wirst schon die sein, weißt du? In dem Kaffeehaus in der Schiffgassen, von dort ist er mit dir zu Hause gegangen. Von dem Kaffeehaus bin ich schon mit gar viel jetzt ausgegangen. Oh. Also, gehen wir. Was? Jetzt ist das eilig. Na, worauf soll man noch warten? Und um 10 muss ich in der Kaserne sein. Wie lange dienst denn schon? Was geht denn das dich an? Wohnst du weit? 10 Minuten zum Gehen. Das ist mir zu weit. Gib mir ein Puzzle. Das ist mir das Liebste, wenn ich einen gern hab. Mir nicht. Nein, ich geh nicht mit dir, es ist mir zu weit. Weißt du was? Komm morgen am Nachmittag, hä? Gut ist, gib mir deine Adresse. Aber du kommst am Ende nicht. Wenn ich das sag. Du weißt was? Wenn's der Zweite ist heute Abend zu mir da. Na, da unten. Was ist das? Da ist auch schön ruhig. Jetzt kommt kein Mensch. Ah, das ist nicht das Rechte. Bei mir ist immer das Rechte. Geh, bleib bei mir. Wer weiß, ob wir morgen noch das Leben haben. So komm, aber geschwind. Die Beobacht. Da ist so dunkel. Wenn du ausrutschst, liegst du in der Tonne. War eh das Beste. Psst. So, wart nur ein bisschen. So, gleich kommen wir zu einer Bank. Kennst du dich da gut aus? So einen wie dich möchte ich zum Geliebten. Ich tät dir zu viel eifern. Das möchte ich dir schon angewöhnen. Nicht so laut. Manchmal ist da, dass sie eine Woche daher verirrt. Sollte man glauben, dass wir da mitten in der Wernerstadt sind? Daher, komm. Daher. Aber was fällt dir denn ein? Komm. Also, wenn wir da ausrutschen, liegen wir im Wasser unten. Ah, du! Halt dich nur fest an. Hab keine Angst. Auf der Bank war es schon besser gewesen. Da. Na, krieg auf. Ja, was rennst denn so? Ich muss in die Kaserne, ich komm eh schon zu spät. Geh du, wie heißt denn? Was interessiert dich denn das, wie ich heiß? Ich heiß Leocadia. So einen Namen hab ich auch noch nie gehört. Du? Na, was willst denn? Geh, ein Sechserl für einen Hausmeister, gib mir wenigstens. Glaubst du, ich bin dein Wurzen? Servus, Leocadia. Strizi, Fallot. Der Soldat und das Stubenmädchen. Helmut Qualtinger und Elfriede Ott. Jetzt sagen Sie mir aber, warum es durchaus schon am Furt gehen müssen. Es ist doch so schön gewesen. Ich tanze so gern. Jetzt tanzen wir ja nicht mehr. Warum halten Sie mich so fest? Wie heißen Sie? Kathi? Ihnen ist immer eine Kathi im Kopf. Ich weiß schon. Marie. Sieht alles aber dunkel. Ich krieg so Angst. Wenn ich bei Ihnen bin, brauchen Sie ihn nicht zu fürchten. Gott sei Dank. Wir sind wir. Aber wohin kommen da? Da ist ja kein Mensch mehr. Komm, jetzt gehen wir zurück. Und so dunkel. Es wird schon lichter. Ah. Du Schatzel. Was machen Sie? Wenn ich das gewusst hätte. Also der Teufel soll mich holen. Wenn einer heute beim Swoboda Molata gewesen ist als ich, Freund Marie. Haben sie bei alle so probiert? Ja, was man so merkt beim Tanzen. Da merkt man gar viel. Was? Aber mit der Blonden, mit dem schiefen Gesicht, hast du mehr getanzt als mit mir. Ja, das ist eine alte Bekannte von einem meinigen Freund. Von dem Korporal mit den auftragenden Schnurrbart? Ah, nein. Das ist der Zivilist gewesen, wissen Sie? Der am Anfang am Tisch mit mir gesessen ist, der so hasrig redet. Ah, ja, ich weiß schon. Das ist ein kecker Mensch. Hat einer was getan? Dem möchte ich es sagen. Was hat einer getan? Nix. Ich hab nur gesehen, wie er mit den anderen ist. Sagen Sie, Frau Marie. Sie werden mich verbrennen mit einer Zigarre. Pardon. Frau Marie, sagen wir uns du. Wir sind noch nicht so gute Bekannte. Das können sich gar viele nicht leiden und sagen doch du zueinander. Das nächste Mal, wo wir... Herr Franz... Sie haben sich meinen Namen gemerkt? Oh, Herr Franz... Sungs Franz, Freund Marie. So sind Sie nicht so keck. Wann wer kommen tät? Und wann schon einer kommen tät? Man sieht ja nicht zwei Schritte weit. Aber um Gottes Willen, wohin kommen da? Sehen Sie, da sind zwei gerade wie mir. Wo denn? Ich sehe gar nichts. Na, da, vor uns. Warum sagen Sie zwei wie mir? Na ja, nein. Ich meine halt, die haben sich auch gern. Geben Sie da Acht, Herr Musel, was ist denn da jetzt? Jetzt war ich bald nur gefallen. Ah, das ist der Zaun von der Wiesen. Stehst du es denn nicht so? Ich fall ja um. Psst, nicht so laut. Jetzt schrei aber wirklich. Da ist ja weit und breit kein Sö. So gehen wir zurück, wo Leute sind. Wir brauchen keine Leute, was, Marie? Wir brauchen... dazu. Aber Herr Franz, ich bitte Sie um Gottes Willen, schauen Sie, wenn ich das gewusst hätte. Da. Komm. Herr Gott, noch einmal. Ich kann dein Gesicht gar nicht sehen. Ach was? Gesicht. Ja, Sie, Freund Marie, da im Groß können Sie nicht liegen bleiben. Geh, Franz, hilf mir. Na, komm, Schurke. Oh Gott, Franz. Na ja, was ist denn mit dem Franz? Du bist ein schlechter Mensch, Franz. Ja, ja. Geh, warte ein bisschen. Was lässt mich nach? Na, die Virginia werde ich mir da anzünden dürfen. Es ist so dunkel. Morgen früh ist schon wieder Licht. Sag wenigstens, hast du mich gern? Na, das musst du gespürt haben, Fräulein Marie. Ha! Wohin gehen wir denn? Na, zurück. Geh bitte nicht so schnell! Na, was ist denn? Ich geh nicht gern in der Finstern. Sag, Franz, hast mich gern. Aber gerade hab ich's gesagt, dass ich dich gern hab. Du willst mir nicht ein Puzzle geben? Da. Erst, jetzt kann man schon wieder die Musik hören. Du möchtest am Ende gar wieder tanzen gehen. Na, Fräule, was denn? Schau, Franz, ich muss zu Hause gehen. Die werden eh schon schimpfen, meine Frau, die ist so eine, die möchte am liebsten, man ging gar nicht fort. Na ja, geh halt zu Hause. Aber ich dachte, Franz, ich will mich zu Hause führen. Zu Hause führen? Ah. Es ist so traurig, allein zu Hause gehen. Wo wohnen Sie denn? Das ist gar nicht weit in der Porzellangasse. So? Ja. Ja, da haben wir einen Weg. Aber jetzt ist mir's zu früh. Jetzt wird noch Draht. Heute habe ich immer Zeit. Vor 12 brauche ich nicht in der Kaserne zu sein. Ich gehe noch tanzen. Fräulein, ich weiß schon, jetzt kommt die Blonde mit dem schiefen Gesicht dran. Ah, der Gesicht ist gar nicht so schief. Oh Gott, sind die Männer schlecht. Und sie machen sicher mit einer jeden so. Ah, das war zu viel. Franz, bitte schon heut nicht mehr. Heut bleiben sie mit mir schon. Ja, ja, ist schon gut. Aber tanzen werde ich da noch dürfen. Ich tanze heut mit keinem mehr. Da ist er ja schon. Wer denn? Der Svoboda. Wie schnell wir wieder da sind, noch immer spüren sie das. Also, wenn du auf mich warten willst, dann führe ich das aus. Wenn nicht, servus! Jo, ich werde warten. Ist Frau Marie, ein Glas Bier lassen Sie noch geben. Mein Fräulein, darf ich bitten? Das Stubenmädchen und der junge Herr. Elfriede Ott und Peter Weck. Bitte schön, junger Herr. Ja, Marie. Ja, ich hab geläutet, ja. Was hab ich denn? Ah ja, richtig. Die Rouletten lassen es herunter, Marie. Es ist kühler, wenn die Rouletten unten sind. Was machen Sie denn, Marie? Ah ja, jetzt sieht man aber gar nichts zum Lesen. Der junge Herr ist halt immer so fleißig. So ist gut. Sie, Marie? Ja, was soll ich sagen wollen? Ah ja, ist vielleicht ein Cognac zu Hause? Ja, der wird eingesperrt sein. Na, wer hat denn die Schlüssel? Die Schlüssel hat die Lini. Wer ist die Lini? Die Köchin, Herr Alfred. Na, so sagen Sie es halt, der Lini. Ja, die Lini hat heute Ausgang. So? Soll ich dem jungen Herrn vielleicht aus dem Kaffeehaus? Nein, es ist so heiß genug. Man braucht keinen Cognac. Wissen Sie, Marie, bringen Sie mir ein Glas Wasser. Ist Marie, aber laufen lassen, wenn das recht kalt ist. So, danke. Was ist denn? Geben Sie auch, stellen Sie das Glas wieder auf die Tasse. Wie spät ist es denn? 5 Uhr, junger Herr. So, 5 Uhr. Hm. Ist gut. Sie, Marie, was ich Sie habe fragen wollen, war heute Vormittag nicht der Dr. Schüller da? Nein, heute Vormittag war niemand da. So, das ist merkwürdig. Aber der Dr. Schüller war nicht da. Kennen Sie überhaupt den Dr. Schüller? Freilich, das ist der große Herr mit dem schwarzen Vollbart. Ah, war er vielleicht doch da? Nein, es war niemand da, junger Herr. Kommen Sie her, Marie. Bitte schön. Näher. So. Ah, ich hab nur geglaubt. Was haben der junge Herr? Geglaubt. Geglaubt habe ich nur wegen Ihrer Blusen. Was ist das für eine... Da kommen Sie nur näher. Ich weiß ja nicht. Was ist mit meiner Blusen? Gefällt sie dem jungen Herrn nicht? Blau. Das ist ganz ein schönes... Blau. Sind sehr nett angezogen, Marie. Aber junger Herr... Ja, was ist denn? Sie haben eine schöne weiße Haut, Marie. Der junge Herr tut mir schmeicheln. Das kann doch nicht wehtun. Oh nein. Ja, weil Sie so seufzen, warum seufzen Sie denn? Oh, Herr Alfred. Was Sie für nette Pantoffeln haben. Aber junger Herr... Wenn es draußen läuft. Wer wird denn jetzt läuten? Aber junger Herr, schauen Sie, es ist so licht. Von mir brauchen Sie sich nicht zu genieren. Sie machen es überhaupt vor niemanden, wenn man so hübsch ist. Ja, meine Seele, Marie, Sie sind, wissen Sie, Ihre Haare riechen sogar angenehm. Herr Alfred. Also machen Sie keine solchen Geschichten, Marie. Ich habe Sie schon auch anders gesehen. Wie ich neulich in der Nacht nach Hause gekommen bin, mir Wasser geholt habe, da ist die Tür zu Ihrem Zimmer offen gewesen und, na? Oh Gott, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass der Herr Alfred so schlimm sein kann. Da habe ich sehr viel gesehen. Das. Und das. Und das. Und. Oh, Herr Alfred. Komm daher. Da so. Ja, so. Komm. Aber wann jetzt wer leitet? Jetzt hören schon einmal auf. Da macht man höchstens nicht auf. Donnerwetter. Was der Kerl für einen Lärm macht. Am Ende hat er schon früh geläutet und wir haben es gar nicht gemerkt. Oh, ich hab alle aufgepasst. Also schauen Sie endlich nach. Durchs Guckerl. Herr Alfred, Sie sind aber so schlimm. Also, bitte schauen Sie jetzt nach. Der ist jedenfalls schon wieder weggegangen. Jetzt ist niemand mehr da. Vielleicht ist der Dr. Schüler gewesen. Es ist gut. Sieh, Marie, ich geh jetzt ins Kaffeehaus. Schon, Herr Alfred? Ich geh jetzt ins Kaffeehaus. Wenn der Dr. Schüller kommen sollte... Der kommt halt nicht mehr. Wenn der Dr. Schüller kommen sollte, ich bin im Kaffeehaus. Der junge Herr und die junge Frau. Peter Weck und Eva Kerbler. Ich danke Ihnen. Alfred! Kommen Sie, gnädige Frau. Kommen Sie, Frau Emma. Lassen Sie mich noch eine Weile, bitte. Oh, bitte sehr, Alfred. Wo bin ich denn eigentlich? Bei mir. Dieses Haus ist schrecklich, Alfred. Warum denn? Es ist ein sehr vornehmes Haus. Ich bin zwei Herren auf der Stiege begegnet. Bekannte? Ich weiß es nicht, das ist möglich. Pardon, meine Frau, aber Sie kennen doch Ihre Bekannten. Ich habe ja gar nichts gesehen. Aber wenn es selbst Ihre besten Freunde waren, Sie können sie ja nicht erkannt haben. Ich selbst, wenn ich nicht wüsste, dass Sie es sind, dieser Schleier... Es sind zwei. Wollen Sie nicht ein bisschen näher? Und Ihren Hut legen Sie doch wenigstens ab. Was fällt Ihnen ein, Alfred? Ich habe Ihnen gesagt, 5 Minuten. Nein, länger nicht. Ich schwöre Ihnen... Also den Schleier. Es sind zwei. Na ja, beide Schleier. Ich werde Sie doch wenigstens sehen dürfen. Haben Sie mich denn lieb, Alfred? Emma, Sie fragen mich... Es ist ja so heiß. Aber Sie haben Ihre Pelzmantille an. Sie werden sich wahrhaftig verkühlen. Ich bin todmüde. Erlauben Sie? Den Schleier und den Hut. Mm. Was haben Sie? So schön waren Sie noch nie. Wieso? Allein. Allein mit Ihnen, Emma. Und jetzt lassen Sie mich wieder gehen. Was Sie von mir verlangt haben, habe ich getan. Sie haben mir versprochen, brav zu sein. Ja. Man erstickt in diesem Zimmer. Noch haben Sie Ihre Mantille an. Legen Sie sie zu meinem Hut. Und jetzt adieu. Emma. Emma. Die 5 Minuten sind längst vorbei. Noch nicht eine. Alfred, sagen Sie mir mal ganz genau, wie spät es ist. Es ist 7:15. Jetzt sollte ich längst bei meiner Schwester sein. Aber Ihre Schwester können Sie oft sehen. Oh Gott, Alfred, warum haben Sie mich dazu verleitet? Weil ich Sie anbete, Emma. Wie vielen haben Sie das schon gesagt? Seit ich Sie gesehen habe, niemanden. Was bin ich für eine leichtsinnige Person. Wenn mir das vorausgesagt hätte, noch vor 8 Tagen, noch gestern. Und vorgestern haben Sie mir schon versprochen. Sie haben mich so gequält. Aber ich habe es nicht tun wollen. Gott ist mein Zeuge, ich habe es nicht tun wollen. Gestern war ich sogar fest entschlossen. Wissen Sie, dass ich Ihnen gestern Abend sogar einen langen Brief geschrieben habe? Ich habe keinen bekommen. Ich habe ihn wieder zerrissen. Oh, ich hätte Ihnen lieber diesen Brief schicken sollen. Es ist doch besser so. Oh nein, es ist schändlich. Von mir. Ich begreife mich selber nicht. Adieu, Alfred, lassen Sie mich. So halten Sie Ihr Wort. Noch einen Kuss. Noch einen. Den letzten. Soll ich Ihnen etwas sagen, Emma? Ich weiß jetzt erst, was Glück ist. Oder vielmehr, ich weiß jetzt erst, was Glück sein könnte. Oh. Alfred, was machen Sie aus mir? Nicht wahr? Es ist hier gar nicht so ungemütlich. Und wir sind ja hier so sicher. Ist doch tausendmal schöner als diese Rendezvous im Freien. Oh, erinnern Sie mich nur nicht daran. Ich werde auch daran immer mit tausend Freuden denken. Für mich ist jede Minute, die ich an Ihrer Seite verbringen durfte, eine süße Erinnerung. Erinnern Sie sich noch an den industriellen Ball? Und ob ich mich daran erinnere? Da bin ich ja während des Soupers neben Ihnen gesessen. Ganz nahe neben Ihnen. Ihr Mann hat Champagner... Ich wollte nur vom Champagner reden. Sagen Sie immer, wollen Sie nicht ein Glas Cognac trinken? Einen Tropfen, aber geben Sie mir vorher ein Glas Wasser. Ja. Wo ist denn... Ja. Wo waren Sie denn? Im Nebenzimmer. Jetzt werde ich Sie etwas fragen, Alfred. Und schwören Sie mir, dass Sie mir die Wahrheit sagen werden. Schwöre. War in diesen Räumen schon jemals eine andere Frau? Aber Emma, dieses Haus steht schon 20 Jahre. Sie wissen, was ich meine, Alfred. Mit Ihnen. Bei Ihnen. Mit mir. Hier. Emma, es ist nicht schön, dass Sie an so etwas denken können. Also, Sie haben. Aber nein, ich will Sie lieber nicht fragen. Es ist besser, wenn ich nicht frage. Ich bin ja selbst schuld, alles rechtssicher. Ja, aber was haben Sie denn... Was ist denn... Was rechtssicher? Nein. Ich darf nicht zum Bewusstsein kommen. Sonst müsste ich vor Scham in die Erde sinken. Emma, wenn Sie ahnen könnten, wie weh Sie mir tun. Ich will Ihnen etwas sagen, Emma. Wenn Sie sich schämen, hier zu sein, wenn ich Ihnen also gleichgültig bin, wenn Sie nicht fühlen, dass Sie für mich alle Seligkeit der Welt bedeuten, so gehen Sie lieber. Ja, das werde ich auch tun. Wenn Sie aber ahnen, dass ich ohne Sie nicht leben kann, dass ein Kuss auf Ihre Hand für mich mehr bedeutet, als alle Zärtlichkeiten, die alle Frauen auf der ganzen Welt... Emma, ich bin nicht wie die anderen jungen Leute, die den Hof machen können. Ich bin vielleicht zu naiv. Wenn Sie aber doch sind wie die anderen jungen Leute... Na, dann wären Sie heute nicht da. Denn Sie sind nicht wie die anderen Frauen. Woher wissen Sie das? Ich habe viel über Sie nachgedacht. Ich weiß, Sie sind unglücklich. Ja. Das Leben ist so leer, so nichtig und dann so kurz, so entsetzlich kurz. Es gibt nur ein Glück, einen Menschen zu finden, von dem man geliebt wird. Was tun Sie denn, Alfred? Ist das Ihr Versprechen? Das Leben ist so kurz. Aber das ist ja kein Grund. Oh ja. Schauen Sie, Alfred, Sie haben doch versprochen, brav. Und es ist so hell. Komm, einzig. Was machen Sie denn? Da drin ist gar nicht hell. Ist denn da noch ein Zimmer? Ein schönes, ganz dunkel. Bleiben wir doch lieber hier. Sie sind so... Oh Gott, was machen Sie aus mir? Alfred! Ich bete dich an. So wart doch wenigstens. Geh, ich rufe dich dann. Lass mich dir helfen. Du zerreißt mir ja alles. Du hast gar kein Mieder an. Ich trage nie ein Mieder. Die Odilon trägt auch keins. Aber die Schuhe kannst du mir aufknöpfeln. Mhm. Oh, haben wir es geholt. Gleich wird's warm werden. Glaubst du? Und das hätte sie nicht sagen sollen. Komm. Gleich. Das riecht hier so nach Veilchen. Das bist du selbst? Ja, ja, du selbst. Alfred! Oh, Alfred! Emma! Ich hab dich offenbar zu lieb. Ja, ich bin wie von Sinnen. Den ganzen Tag über. Ich bin schon wie verrückt. Ich habe es geahnt. Macht dir nichts draus? Gewiss nicht. Das ist geradezu selbstverständlich, wenn man... Nicht. Du bist nervös. Beruhig dich nur. Kennst du Stendhal? Stendhal? Ja, die Psychologie de l'amour. Nein, warum fragst du mich? Da kommt eine Geschichte drin vor, die sehr bezeichnend ist. Was ist das für eine Geschichte? Ja, das ist eine ganze Gesellschaft von Kavallerieoffizieren zusammen. So. Und die erzählen von ihren Liebesabenteuern. Jeder berichtet, dass bei ihm, bei der Frau, die er am meisten, weißt du, am leidenschaftlichsten geliebt hat, dass es jedem bei dieser Frau so gegangen ist, wie jetzt mir. Ja. Ja, das ist sehr charakteristisch. Ja. Das ist noch nicht aus. Ein einziger behauptet, es sei ihm in seinem ganzen Leben noch nicht passiert, aber setzt Nadal hinzu, das war ein berüchtigter Brahmarbas. So. Ja, doch verstimmt es einen. Das ist ja das Dumme, so gleichgültig es eigentlich ist. Freilich. Überhaupt, weißt du, du hast mir ja versprochen, brav zu sein. Nicht lachen. Das bessert die Sache nicht. Ja, nein, ich lache ja nicht. Das von Standard ist übrigens wirklich interessant. Ich habe immer geglaubt, dass nur bei älteren Leuten oder bei sehr... Also, weißt du, bei Leuten, die sehr viel gelebt aber haben. Aber was fällt dir ein? Das hatte damit gar nichts zu tun. Ich habe übrigens die hübscheste Geschichte aus dem Standard ganz vergessen. Da ist einer von den Kavallerieoffizieren, der erzählt sogar, dass er 3 Nächte oder gar 6, weiß nicht mehr, mit einer Frau zusammen war, die er durch Wochen hindurch verlangt hat. Desiree. Verstehst du? Und die haben alle diese Nächte hindurch nichts getan, als vor Glück geweint. Beide. Beide? Ja. Wundert dich das? Ich finde das so begreiflich, gerade wenn man sich liebt. Aber es gibt gewiss viele, die nicht weinen. Ja, gewiss. Das ist ja auch ein exzeptioneller Fall. Ah, so. Ich dachte, Standal sagte, alle Kavallerieoffiziere weinen bei dieser Gelegenheit. Was ist, jetzt machst du dich doch lustig. Ja, aber was fällt dir ein? Sei doch nicht kindisch, Alfred. Es macht nun einmal nervös. Dabei habe ich die Empfindung, dass du ununterbrochen dran denkst. Das geniert mich erst recht. Ich denke absolut nicht daran. Oh ja. Wenn ich nur überzeugt wäre, dass du mich liebst. Verlangst du noch mehr Beweise? Ja, siehst du, immer machst du dich lustig. So denn? Also komm, gib mir dein süßes Kopf. Es tut wohl. Hast mich lieb? Ich bin ja so glücklich. Du brauchst doch nicht auch noch zu weinen. Ja, wieder. Ich hab dich so gebeten. Wenn ich dir sage, dass du nicht weinen sollst. Du hast gesagt, auch noch zu weinen. Du bist nervös, mein Schatz. Das weiß ich. Aber du sollst es nicht sein. Es ist mir sogar lieb, dass wir sozusagen als gute Kameraden... Schon wieder fangst du an. Erinnerst du dich denn nicht? Das war eines unserer ersten Gespräche. Gute Kameraden haben wir sein wollen, nichts weiter. Ach, das war schön. Das war bei meiner Schwester im Jänner auf dem großen Ball während der Kadri. Um Gottes Willen, ich sollte längst fort sein. Meine Schwester erwartet mich ja. Was werde ich ihr denn sagen? Adieu, Alfred. Emma, so willst du mich verlassen? Ja, so. In noch 5 Minuten. Gut, noch 5 Minuten. Aber du musst mir versprechen, dich nicht zu rühren. Ja? Ich will dir noch einen Kuss zum Abschied geben. Psst, ruhig. Nicht rühren, habe ich gesagt. Dann stehe ich gleich auf, du mein Süßer, Süßer. Emma, meine Anke. Oh, mein Alfred. Bei dir ist der Himmel. Aber jetzt muss ich wirklich fort. Lass deine Schwester warten. Also nach Hause muss ich. Für meine Schwester ist es längst zu spät. Wie viel Uhr ist denn eigentlich? Wie soll ich das eruieren? Du musst immer auf die Uhr schauen. Meine Uhr ist im Gelee. Also hol sie. 8. Um Gottes Willen. Rasch, Alfred, gib mir meine Strümpfe. Was soll ich denn nur sagen? Zu Hause wird man sicher schon auf mich warten. 8 Uhr. Wann sehe ich dich denn wieder? Nie. Emma, hast du mich denn nicht mehr lieb? Eben darum. Gib mir meine Schuhe. Und niemals wieder? Hier sind die Schuhe. In meinem Sack ist der Schuhknöpfel. Ich bitte dich, rasch. Hier ist der Knöpfel. Alfred, das kann uns beiden den Hals kosten. Wieso? Ja, was soll ich denn sagen, wenn er mich fragt, woher kommst du? Von deiner Schwester. Ja, wenn ich lügen könnte. Ja, du musst es eben tun. Alles für so einen Menschen. Ach komm her, lass dich nur einmal küssen. Und jetzt lass mich allein, geh ins andere Zimmer. Ich kann mich nicht anziehen, wenn du dabei bist. Alfred. Mein Schatz? Es ist doch besser, dass wir nicht geweint haben. Wie kann man so frivol reden? Wie wird es jetzt nur sein, wenn wir uns zufällig wieder einmal in Gesellschaft begegnen? Zufällig einmal? Bist ja morgen sicher auch bei Lobheimers. Ja, du auch. Freilich. Darf ich um den Cotillon bitten? Ich werde nicht hinkommen. Was glaubst du denn? Ich werde ja... in die Erde sinken. Also morgen bei Lobheimer, das ist schön. Nein, ich sage ab, bestimmt. Also übermorgen hier. Was fällt dir ein? Um 6? Hier in der Ecke stehen Wagen, nicht wahr? Ja, so viel du willst. Also übermorgen hier um 6. Sag doch ja, mein geliebter Schatz. Das besprechen wir morgen beim Cotillon. Mein Engel. Nicht wieder meine Frisur ruinieren. Also morgen bei Lobheimers und übermorgen in meinen Armen. Leb wohl. Und was wirst du ihm sagen heute? Frag nicht, das ist zu schrecklich. Ach, warum habe ich dich so lieb? Adieu. Wenn ich wieder Menschen auf der Stiege begegne, trifft mir der Schlag. Bah. Also, jetzt habe ich ein Verhältnis mit einer anständigen Frau. Die junge Frau und der Ehemann. Eva Kerbler und Hans Jarei. Du arbeitest nicht mehr? Nein, ich weiß nicht, ich bin so müde. Und außerdem... Nun? Ich habe mich an meinem Schreibtisch plötzlich so einsam gefühlt. Ich habe Sehnsucht nach dir bekommen. Wirklich? Geh, lies heute nimmer mehr. Du wirst da die Augen verderben. Wie schön du da liegst. Was hast du denn? Nichts, mein Kind. Verliebt bin ich in dich, das weißt ja. Man könnte es manchmal fast vergessen. Ja, man muss es sogar manchmal vergessen. Warum? Das wäre sonst etwas Unvollkommenes wäre. Sie würde, wie soll ich nur sagen, sie würde ihre Heiligkeit verlieren. Na, glaub mir, es ist so. Ja, hätten wir in den 5 Jahren, die wir jetzt miteinander verheiratet sind, nicht manchmal vergessen, dass wir ineinander verliebt sind, ja, dann wären wir es wohl gar nicht mehr. Das ist mir zu hoch. Wieso? Die Sache ist doch ganz einfach. Wir haben vielleicht schon 10 oder 12 Liebschaften miteinander gehabt. Kommst du dir nicht auch so vor? Ich habe nicht gezählt. Na, hätten wir gleich die erste bis zum Ende durchgekostet, hätte ich mich von Anfang an meiner Leidenschaft für dich willenlos hingegeben, dann wäre es uns wahrscheinlich so gegangen wie Millionen von Liebespaaren. Wir wären schon längst fertig miteinander. So meinst du das? Glaube mir, Emma, in den ersten Tagen unserer Ehe hatte ich die Angst, dass es so kommen würde. Ich auch. Das ist, da habe ich nicht recht gehabt. Darum ist es gut, immer wieder für einige Zeit nur in guter Freundschaft miteinander hinzuleben. Ach so. Naja, so kommt es, dass wir immer wieder neue Flitterwochen miteinander erleben. Weil ich es nie drauf ankommen lasse, die Flitterwochen... zu Monaten auszudehnen. Richtig. Und jetzt scheint also wieder eine Freundschaftsperiode abgelaufen zu sein. Tja, es dürfte so sein. Wenn es aber bei mir anders wäre. Es ist bei dir nicht anders. Du bist ja das klügste und entzückendste Wesen, das es gibt. Bin sehr glücklich, dass ich dich gefunden habe. Das ist aber nett, wie du den Hof machen kannst. Von Zeit zu Zeit. Ach ja. Merkst du, für einen Mann, der sich ein bisschen in der Welt umgeschaut hat. Komm, leg deinen Kopf an meine Schulter, ja? So, ist schön. Für einen Mann, meine ich, der sich ein bisschen in der Welt umgeschaut hat, bedeutet die Ehe eigentlich etwas viel Geheimnisvolleres als für euch junge Mädeln aus guter Familie. Ihr tretet uns rein und, naja, wenigstens also bis zu einem gewissen Grad, unwissend entgegen. Und darum habt ihr eigentlich einen viel klareren Blick für das Wesen der Liebe als wir. Oh. Ja, gewiss. Ja, denn wir sind doch ganz verwirrt und unsicher geworden durch die vielfachen Erlebnisse, die wir notgedrungen vor der Ehe durchgemacht haben. Ja, ihr hört ja viel und wisst zu viel, lest ja wohl auch ein bisschen zu viel. Aber einen rechten Begriff von dem, was wir Männer in der Tat erleben, das habt ihr ja doch nicht. Weißt, uns wird das, was man so gemeinhin die Liebe nennt, na, recht gründlich widerwärtig gemacht. Denn bitte schau, was sind denn das schließlich für Geschöpfe, auf die wir angewiesen sind? Ja, was sind das für Geschöpfe? Sei froh, mein Kind, dass du nie einen Einblick in diese Verhältnisse bekommen hast. Sind übrigens meist recht bedauernswerte Wesen. Na, werfen wir keinen Stein auf sie. Bitte, dieses Mitleid, das kommt mir da gar nicht recht angebracht vor. Doch, sie verdienen es. Schau, ihr jungen Mädeln aus guter Familie, ihr könnt ruhig unter der Obhut eurer Eltern auf den Ehrenmann warten, der euch zur Ehe begehrt. Ja, ihr kennt ja das Elend nicht, das die meisten von diesen armen Geschöpfen der Sünde in die Arme treibt. So verkaufen sich denn alle? Na, das möchte ich nicht sagen. Ich meine ja nicht nur das materielle Elend, weißt? Aber es gibt auch ein sittliches Elend. Eine mangelhafte Auffassung für das, was erlaubt und insbesondere für das, was edel ist. Aber warum sind die zu bedauern? Denen geht's ja ganz gut. Na genau, weißt du, du hast aber wirklich sonderbare Ansichten, mein Kind. Du darfst nicht vergessen, dass solche Wesen von Natur aus bestimmt sind, immer tiefer und tiefer zu fallen. Da gibt's gar kein Aufhalten. Offenbar fällt es sich ganz angenehm. Da, Emma, wie kannst du denn sowas sagen? Ja, ich denke doch, dass es gerade für euch anständige Frauen nichts Widerwärtigeres geben kann, als alle diejenigen, die es nicht sind. Freilich, Karl, freilich. Ich habe es ja auch nur so gesagt. Okay, erzähl weiter. Wieso nett, wenn du so redst. Erzähl mir was. Was denn? Nun, von diesen Geschöpfen. Emma, was fällt denn dir ein? Schau, ich hab dich schon früher, weißt du, ganz am Anfang, habe ich dich immer gebeten, du sollst mir aus deiner Jugend was erzählen. Warum interessiert dich denn das? Bist du denn nicht mein Mann? Und ist das nicht geradezu eine Ungerechtigkeit, dass ich von deiner Vergangenheit eigentlich gar nichts weiß? Na, Emma, du wirst mich doch nicht für so geschmacklos halten, dass ich... Na genug, mein Kind. Das ist ja wie eine... Das ist ja wie eine Entweihung. Und doch hast du, wer weiß, wie viel andere Frauen gerade so in den Armen gehalten, wie jetzt mich. Ja, gesagt doch nicht Frauen. Du bist die Frau. Aber eine Frage musst du mir beantworten. Sonst ist nichts mit den Flitterwochen. Du hast eine Art zu reden. Denk doch, dass du Mutter bist. Dass unser Mädel da drin liegt. Aber ich möchte auch einen Buben. Okay, Emma. Okay, sei nicht so. Freilich bin ich deine Frau, aber ich möchte auch ein bisschen deine Geliebte sein. Ja? Ja, möchtest du das? Ne? Also, zuerst meine Frage. Na? War eine verheiratete Frau unter Ihnen? Wieso? Wie meinst du das? Du weißt schon. Wie kommst du denn auf diese Frage? Ich möchte wissen, ob es... Das heißt, es gibt solche Frauen, das weiß ich, aber ob du... Ja, kennst du eine solche Frau? Das weiß ich selber nicht. Du, ist unter deinen Freundinnen vielleicht eine solche Frau? Ja, wie kann ich das mit Bestimmtheit behaupten oder verneinen? Ja, hat dir vielleicht einmal eine deiner Freundinnen, ich meine, man spricht doch über gar manches, wenn man so die Frauen, etwa unter sich, hat dir einmal eine gestanden? Nein. Hast du bei irgendeiner deiner Freundinnen den Verdacht, dass sie... Oh, Verdacht. Du, es scheint so. Gewiss nicht, Karl, sicher nicht. Wenn ich mir so überlege, ich traue es doch keiner zu. Keiner? Von meinen Freundinnen keiner. Mhm. Du, Emma. Emma, versprich mir etwas. Nun? Dass du niemals mit einer Frau verkehren wirst, bei der du auch nur den leisesten Verdacht hast, dass sie kein ganz tadelloses Leben führt. Das muss ich dir erst versprechen. Nein, ich weiß, dass du den Verkehr mit solchen Frauen nicht suchen wirst. Nee, aber der Zufall könnte es fügen, dass du... Ja, du, es ist sogar sehr häufig, dass gerade solche Frauen, deren Ruf nicht der beste ist, die Gesellschaft von anständigen Frauen suchen, teils um sich ein Relief zu geben, teils aus einem gewissen, aus einem gewissen Heimweh nach der Tugend. So. Ja, ich glaube, das war sehr gut, was ich da jetzt gesagt habe. Heimweh nach der Tugend, ja. Denn dass diese Frauen alle eigentlich sehr unglücklich sind, das kannst du mir glauben. Warum? Das fragst du, Emma? Na, wie kannst du sowas fragen? Stell dir doch vor, was diese Frauen für eine Existenz führen. Voll Lüge, Tücke, Gemeinheit und voll Gefahren. Ja, freilich. Da hast du schon recht. Wahrhaftig. Sie bezahlen das bissel Glück, das bissel... Vergnügen. Wieso? Wieso Vergnügen? Sag mal, wie kannst du denn das ein Vergnügen nennen? Etwas muss es doch sein. Sonst täten sie es ja nicht. Und nichts ist es. Ein Rausch. Ein Rausch? Ja, es ist nicht einmal ein Rausch. Auf jeden Fall teuer bezahlt. Das ist es bestimmt. Also, du hast das einmal mitgemacht, nicht wahr? Ja, Emma. Ja. Es ist meine traurigste Erinnerung. Wer ist? Sag, kenne ich sie? Na, Kinder, was fällt dir denn ein? Das ist lange her. War sehr lang, bevor du mich geheiratet hast. Na, Kinder, hör auf, frag doch nicht, ich bitte dich. Frag nicht. Aber Karl! Sie ist tot. Im Ernst? Ja. Weißt, es klingt fast lächerlich, aber ich habe die Empfindung, dass alle diese Frauen jung sterben. Hast du sie sehr geliebt? Lügnerinnen liebt man nicht. Also warum denn? Ein Rausch. Also doch. Also bitte, ich sprich nicht mehr davon. Ich bitte dich. Alles das ist lang vorbei. Geliebt habe ich nur eine. Das bist du. Man liebt nur, wo Reinheit und Wahrheit ist. Oh, Karl. Ach, wie sicher, wie wohl fühlt man sich in solchen Armen. Warum habe ich dich nicht schon als Kind gekannt? Ich glaube, dann hätte ich andere Frauen überhaupt nicht angeschaut. Oh, Karl. Und schön bist du, schön. Geh, komm. Weißt du, woran ich heute denken muss? Ja, woran denn, mein Schatz? An Venedig. Mhm. Ah ja, an die erste Nacht, was? Ja, so. Was denn? So sag's doch. So lieb hast du mich heute. Mhm. Ja, so lieb habe ich dich. Wenn du immer... Wie? Mein Karl. Was meinst du denn, hm? Wenn ich immer... Ja. Na, was wäre denn? Was wäre denn, wenn ich immer... Dann wüsste ich eben immer, dass du mich lieb hast. Aha. Ja, aber okay, das musst du aber auch so wissen, nicht? Schau, man ist nicht immer der liebende Mann, weißt? Man muss auch zuweilen hinaus ins feindliche Leben, ne? Man muss kämpfen und streben. Pass auf, das vergiss nie, mein Kind. Alles hat seine Zeit in der Ehe. Das ist ja das Schöne dran. Es gibt nicht viele, die sich noch nach 5 Jahren an ihr Venedig erinnern. Freilich. Na, siehst. Na, und jetzt gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht. Der Gatte und das süße Mädel. Hans Jaray und Christiane Hörbiger. Schmeckt's? Ach! Willst du noch eins? Nein, ich hab so schon zu viel gegessen. Du hast keinen Wein mehr? Nein, aber schauen Sie, lass ihn eh stehen. Schon wieder sagst du sie. So? Ja, wissen Sie, man gewöhnt sich halt so schwer. Weißt du? Was denn? Weißt du, sollst du sagen, nicht wissen's. Komm, setz dich zu mir. Gleich, ich bin noch nicht fertig. Na, was ist denn? Ja, was denn? Was ist denn? Einen Kuss möchte ich haben. Was ist denn? Oh, pardon, du bist ein kecker Mensch. Ja, jetzt fällt dir das ein? Nein, eingefallen ist mir schon früher schon auf der Gassen. Sie müssen... Nein, du musst. Also, du musst dir eigentlich was Schönes von mir denken. Wieso, warum denn? Na ja, dass ich gleich so mit Ihnen ins Chambre de Paris gegangen bin. Na, gleich kann man doch nicht sagen. Sie können halt so schön bieten. Ja, findest du? Na ja, und schließlich, was ist denn dabei? Hm? Freilich. Na ja, ob man spazieren geht oder... Na ja, zum Spazieren gehen ist ja viel zu kalt. Natürlich ist es kalt gewesen. Aber da ist es angenehm, was? Du, jetzt sag einmal, du hast mich schon früher bemerkt, was? Natürlich, schon in der Singerstraße. Nein, nicht heute, meine ich. Schon vorgestern und vorvorgestern, wo ich dann nachgegangen bin, was? Mir gehen gar viele nach. Ja, das kann ich mir denken. Aber ob du mich bemerkt hast, möchte ich wissen. Ah, weißt du, was mir neulich passiert ist? Na, was denn? Da ist mir der Mann von meiner Cousine nachgestiegen, in der Dunkelheit, und hat mich nicht kennt. Okay. Hat er dich angesprochen? Was glaubst du denn, Mensch? Ist jeder so keck wie du? Ja, das kommt doch vor. Ja, natürlich kommt's vor. Na, was machst du da? Na, nix. Keine Antwort gebe ich halt. Ah ja, aber mir hast du eine gegeben. Na, sind's vielleicht das? Du gefällst mir. Deine Lippen schmecken noch nach dem Oberschaum. Oh, die sind von Natur aus süß. Ja, das haben da schon viele gesagt. Ne? Viele, was du da wieder einbildest. Na, sei mal ehrlich. Wie viele haben den Mund da schon geküsst? Das fragst du mich denn. Du möchtest mir ja doch nicht glauben, wenn ich das sage. Warum denn nicht? Na, rat einmal. Na, sagen wir, aber du darfst nicht böse sein. Warum soll ich denn böse sein? Also, ich schätze, na ja, 20. Na. Warum nicht gleich 100? Das ist nicht halt geraten. Du hast aber nicht gut geraten. Also sagen wir 10. Freilich. Eine, die sich auf der Gassen anreden lässt und gleich mitgeht ins Chambre separé. Das ist doch nicht so kindisch, ob man auf der Straße herumläuft oder in einem Zimmer sitzt. Wir sind doch in einem Gasthaus. Jeden Moment kann der Kellner reinkommen. Da ist doch wirklich gar nichts dabei. Das habe ich mir eben auch gedacht. Warst schon einmal in einer Chambre séparée? Also, wenn ich die Wahrheit sagen soll. Ja. Siehst du, das gefällt mir. Das gefällt mir von dir, dass du aufrichtig bist. Ja, aber nicht so, wie du dir das wieder denkst. Mit einer Freundin und ihrem Bräutigam. Ach so? Ja, bin ich im Chambre séparée gewesen. Heuer, im Fasching einmal. Naja, es wäre ja auch kein Malheur, wenn du einmal mit deinem Geliebten, ne? Natürlich wäre es kein Malheur. Aber ich habe keinen Geliebten. Okay. Na, meiner Seele, ich habe keinen. Okay, du wirst mir doch nicht einreden wollen, dass ich das... Na, was denn? Ich habe halt keinen. Schon seit mehr als einem halben Jahr. Ach so. Aber vorher, wer war's denn? Sind's denn gar so neugierig? Ich bin neugierig, weil ich dich lieb habe. Ist wahr? Freilich. Das musst du merken. Also erzähl mir. Was soll ich dir denn erzählen? Na, geh, so lass dich doch nicht so lang bitten. Wer es gewesen ist, möchte ich wissen. Na, ein Mann halt. Ja, das kann ich mir denken. Aber wer war's? Na ja, ein bisschen ähnlich hat er dir gesehen. Ah ja? Wenn du ihm nicht so ähnlich schauen tätst. Na, was wäre dann? Na, also frag nicht, wenn du schon siehst, dass... Aha, darum hast du dich von mir anreden lassen. Na, also, ja. Jetzt weiß ich nicht, soll ich mich darüber freuen oder soll ich mich ärgern? Na, ich an deiner Stelle täte mich freuen. Naja. Und auch, du, auch im Reden, da erinnerst du mich so an ihn und wie du einen so anschaust. Na, was ist er denn gewesen, hä? Na, also, die Augen. Wie hat er denn geheißen? Na, schau mich nicht so an. Na, ich bitte dich. Du, na geh herauf. Warum gehst du denn jetzt weg von mir? Es wird Zeit zum Zaus gehen. Später. Nein, ich muss wirklich schon zu Haus gehen. Was glaubst du, was die Mutter sagen wird? Ah, du wohnst bei deiner Mutter? Ja, natürlich wohne ich bei meiner Mutter. Was hast du denn glaubt? Aha, so. Bei der Mutter. Ja. Wohnst allein mit ihr? Ja, freilich allein. 5 sind wir. 2 Buben und noch 2 Mädeln. Mhm. Komm her, geh doch nicht so weit weg von mir. Komm her. Bist du die Älteste? Nein, ich bin die Zweite. Zuerst kommt die Kathi, die ist im Geschäft, in einer Blumenhandlung, und dann komme ich. Wo bist denn du? Na, ich bin zu Hause. Immer? Na, es muss doch eine zu Hause sein. Na ja, natürlich, ja. Und was sagst denn eigentlich deine Mutter, wenn du so spät nach Hause kommst? Das ist so eine Seltenheit. Na, so heute zum Beispiel. Deine Mutter fragt dich doch sicher. Natürlich fragt sie mich. Da kann ich Obacht geben, so viel ich will. Wenn ich nach Hause komme, wacht's auf. Ja. Na, was sagst du dir da? Na ja, im Theater wäre ich halt gewesen sein. Und das glaubst du? Warum soll ich mir das denn nicht glauben? Ich gehe ja oft ins Theater. Erst am Sonntag war ich in der Oper mit meiner Freundin und ihrem Bräutigam und meinem älteren Bruder. Woher habt ihr denn da die Karten gehabt? Na, aber mein Bruder ist ja Friseur. Aber geh, ja. Friseur. Na bravo, bravo. Wahrscheinlich Theaterfriseur, nicht? Was fragst du mich denn so aus? Was interessiert mich heute? Und was ist denn der andere Bruder? Der geht noch in die Schule. Ah ja? Der will ein Lehrer werden. Na sowas. Und dann hast du noch eine kleine Schwester, nicht? Ja, die ist noch eine Fratz. Aber auf die muss man heute schon so aufpassen. Hast du denn eine Idee, wie die Mädeln in der Schule verdorben werden? Was glaubst du? Neulich habe ich sie bei einem Rendezvous erwischt. Na, ist ja nicht möglich. Ja, mit einem Buben von der Schule vis-à-vis ist sie abends um 7:30 in der Strotzigasse spazieren gegangen. So eine Fratz. Was hast du da gemacht? Ja, Schläge hat's gekriegt. Da geh herauf, so streng bist du. Na, wer soll es denn sein? Die Ältere ist im Geschäft, die Mutter tut nichts als ranzen. Kommt immer alles auf mich. Herr Gott, bist du lieb. Du erinnerst mich auch an wen. So? An wen denn? An keine bestimmte, an die Zeit. Naja, halt. An meine Jugend, ne? Komm her, trink was. Tja, wie alt bist denn du? Du, ja, also ich weiß nicht einmal, wie du heißt. Ich? Karl. Ist möglich. Karl heißt du? Ah, hat der auch Karl geheißen? Nein, das ist aber schon das reine Wunder. Also das... Nein, diese Augen... Das Geschau... Und wer war er? Das hast du mir noch immer nicht erzählt. Ja, ein schlechter Mensch ist er gewesen, das ist gewiss. Sonst hätte er mich nicht sitzen lassen. Hast ihn sehr, sehr gern gehabt, was? Weil ich habe ihn gern gehabt. Du, jetzt weiß ich, was er war. Der war ein Leutnant. Nein, beim Militär ist er nicht gewesen. Sie haben ihn nicht genommen. Sein Vater hat ein Haus in der... Nee, aber was brauchst denn du das zu wissen? Du hast eigentlich graue Augen. Manchmal habe ich geglaubt, sie sind schwarz. Na, sind sie vielleicht nicht schön genug? Nein, das vertraue ich schon gar nicht. Oh, ich bitte dich. Okay. Oh Gott, nein. Na, was ist lass denn? Lass mich aufstehen. Na, nur für einen Moment, bitte. Na, warum denn? Ich bitte dich. Karl, na. Wie alt bist du? 18, was? 19 vorbei. 19. Und ich? Du bist 30. Naja, ein bisschen drüber. Na, reden wir nicht davon. Er war auch schon 32, wie ich ihn kennengelernt habe. Wie lange ist das her? Ich weiß nicht mehr. Du, in dem Wein, da muss was drin gewesen sein. Wieso? Ja, ich bin ganz, weißt, mir dreht sich alles. Also halt dich fest an mich, ja? So, so ist recht. Pass auf, jetzt sag ich dir was. Weißt du was? Jetzt gehen wir. Ja, nach Haus. Nein, nicht gerade nach Haus. Was meinst du denn? Nein. Oh, Nein. Ja. Ich gehe nirgends hin. Na, was fällt denn dir ein? Nein. Du, also pass auf, mein Kind. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, weißt, da richtet man das so ein, dass... oh, das ist angenehm. Ist das aber angenehm. Was machst du denn? Du, in dem Wein, da muss was drin gewesen sein. Ach. So schläfrig? Nein. Du... Was geschieht denn, wenn ich nicht mehr aufstehen kann? Ich weiß nicht. aber schau. Okay. Aber Karl. Okay, seid nicht fad. Okay. Und wenn wer reinkommt? Na, bitte ich. Der Kellner. Geh herauf, da kommt doch kein Kellner rein, sein Lebtag nicht. Geh. Wer weiß, was das eigentlich für eine Person ist. So schnell. Na, das war nicht sehr vorsichtig von mir. In dem Wein muss was drin gewesen sein. Na, warum denn? Sonst. Na, warum schiebst du denn alles auf den Wein? Wo bist denn? Warum bist denn so weit? Komm doch zu mir. Und sag mir, ob du mich wirklich gern hast. Und das weißt doch. Natürlich. Weißt, es ist doch... Geh, sag mir die Wahrheit. Was war in dem Wein? Ja, aber was glaubst du? Glaubst du, ich bin ein Giftmischer? Schau, ich versteh's halt nicht. Ich bin doch nicht so. Wir kennen uns doch erst seit... Du, also ich bin nicht so. Meine Seele und Gott, wenn du das von mir glauben tätst, dann... Okay, was machst du denn dafür Sorgen? Ja. Glaub gar nichts Schlechtes von dir. Glaub halt, dass du mich lieb hast, ne? Ja. Und schließlich, wenn man zu zweit in einem Zimmer Nacht malt und Wein trinkt, ne, da braucht du gar nichts im Wein drin gewesen zu sein, ne? Ja, ich hab's ja auch nur so gesagt. Warum denn? Naja, ich hab mich halt geschämt. Das ist doch lächerlich. Das ist doch gar kein Grund. Besonders, wo ich dich an deinen ersten Geliebten erinnere. Ja. An den ersten, hm? Na ja. Jetzt möchte es mich interessieren, wer die anderen waren. Niemand. Okay, das ist doch nicht wahr. Das kann doch gar nicht wahr sein. Okay, bitte, ich figier mich nicht. Willst du eine Zigarette? Nein, danke schön. Du weißt, wie spät es ist? Nein. 11:30. So? Na? Und deine Mutter? Die ist das gewöhnt, was? Du willst mich wirklich schon zu Hause schicken? Ja, du hast doch vorhin selber gesagt, dass... Okay, du bist jetzt aber wie ausgewechselt. Was habe ich da denn getan? Ach, geht Schauperl, was hast du? Was fällt dir denn ein? Das ist nur dein Geschau gewesen. Meiner Seele. Sonst hättest du lang. Das hat mich schon viel gebeten. Ich soll mit ihnen ins Chambre separé gehen. Na? Du wirst bald wieder mit mir hierher kommen? Hm? Oder auch woanders? Ich weiß nicht. Und das heißt, dass du weißt nicht? Na, wenn du mich erst fragst. Also wann? Hm? Weißt, du musst nämlich wissen, ich lebe nicht in Wien. Ich komme nur von Zeit zu Zeit, so immer für ein paar Tage her. Okay, du bist kein Wiener? Nein, Wiener bin ich schon, da möchte ich schon bitten. Aber ich lebe jetzt in der Nähe. Ah, wo denn? Na Gott, ist ja egal. Na, fürchte nicht, ich komme nicht hin. Und wenn es dir Spaß macht, kannst du ruhig hinkommen. Ich lebe in Graz. Im Ernst? Ja. Was wundert dich da dran? Du bist verheiratet, wie? Was? Wie kommst du denn da drauf? Ja, mir ist halt so vorgekommen. Und das würde dich gar nicht genieren? Also lieber ist mir schon, du bist ledig. Aber du bist ja doch verheiratet. Ja, sag mal nur, wie kommst du denn darauf? Also wenn einer sagt, er lebt nicht in Wien und hat nicht immer Zeit. Das ist doch gar nicht so unwahrscheinlich. Ich glaub's nicht. Ah, und da möchtest du dir gar keine Gewissensbisse machen? Hm? Dass du einen Ehemann zur Untreue verführt hast? Ach was, deine Frau macht sicher nicht anders als du. Also du, das verbiete ich mir, ja? Also solche Bemerkungen... Du hast ja keine Frau. Ob ich eine habe oder keine, das ist ja ganz wurscht. Man macht keine solchen Bemerkungen. Karl. Na, also Karl, was ist denn? Bist du böse? Okay. Na schau, hab's doch wirklich nicht gewusst, dass du verheiratet bist. Lächerlich. Aber ich hab doch nur so geredet. Geh, komm. Sei wieder gut, ja? Ja. Na, ihr seid wirklich sonderbare Geschöpfe, ihr Weiber. Okay. Nicht. Es ist ja auch schon so spät. Ja, jetzt hören wir mal zu. Reden wir mal ernst miteinander. Ich möchte dich wiedersehen. Sogar öfter wiedersehen. Ist wahr? Mhm. Aber dazu ist es notwendig. Also verlassen muss ich mich auf dich können. Aufpassen kann ich nicht auf dich. Ah, pass schon selber auf mich auf. Du bist, unerfahren, weißt du, das bist du nicht, das kann man nicht sagen. Na, aber jung bist du, ne? Und die Männer sind im Allgemeinen ein gewissenloses Volk. Oje. Ich meine das nicht nur in moralischer Hinsicht, ne? Verstehst mich sicher. Ja, sag einmal. Ja, also was glaubst denn du eigentlich von mir? Nein, also geh. Okay. Ich meine, wenn du mich lieb haben willst, nur mich, dann könnte man es uns sehr schön einrichten. Wenn ich auch für gewöhnlich in Graz wohne. Weißt, hier, wo jeden Moment der Kölner reinkommen kann, da ist ja doch nicht das Rechte. Das nächste Mal werden wir woanders zusammen sein, ja? Ja. Wo wir ganz ungestört sind. Ja. Na, das andere besprechen wir im Zaus vorn. Kellner! Kellner! Die Rechnung! Das süße Mädel und der Dichter. Christiane Hörbiger und Helmut Lohner. So, mein Schatz. Ah, da ist aber schön. Nur sehen tut man nichts. Deine Augen müssen sich an das Halbdunkel gewöhnen. Diese süßen Augen. Ja, so werden die süßen Augen aber keine Zeit mehr haben. Warum denn? Nur weil ich nur Minuten da bleibe. Den Hut leg ab, ja? Wegen der einen Minuten? Und die Mantille. Was willst du denn? Ich muss ja gleich wieder fortgehen. Aber du musst dich doch ausruhen. Wir sind ja 3 Stunden gegangen. Wir sind gefahren. Ja, nach Haus. Aber in Weidling am Bach sind wir doch 3 volle Stunden herumgelaufen. Also setz dich nur schön nieder, mein Kind. Wohin du willst. Hier an den Schreibtisch oder... Ah, nein, das ist nicht bequem. Setz dich auf den Divan. So. Bist du sehr müd? So kannst du dich auch hinlegen. Da, das Kopferl auf dem Polster. Ich bin doch gar nicht müd. Das glaubst du nur. So, und wenn du schläfrig bist, kannst du auch schlafen. Ich werde ganz still sein. Übrigens kann ich dir ein Schlummerlied vorspielen. Von mir. Von dir? Ja. Ich hab geglaubt, Robert, du bist der Doktor. Wieso? Ich hab dir doch gesagt, dass ich Schriftsteller bin. Die Schriftsteller sind doch alle Doktors. Nein, nicht alle. Ich zum Beispiel nicht. Aber wie kommst du jetzt darauf? Na, weil du sagst, das Stück, was du da spielen tust, ist von dir. Ja. Vielleicht ist es auch nicht von mir. Ist ja ganz egal, was? Überhaupt, wer es gemacht hat, das ist immer egal. Nur schön muss es sein. Nicht wahr? Freilich. Schön muss es sein. Das ist die Hauptsache. Weißt du, wie ich das gemeint habe? Was denn? Na, was ich eben gesagt habe. Na, freilich. Kein Wort hast du verstanden. Okay, ich bin doch nicht so dumm. Freilich bist du dumm. Aber gerade darum habe ich dich lieb. Ach, das ist ja so schön, wenn ihr dumm seid. Ich meine, in der Art wie du. Okay, was schimpfst denn? Engel, kleiner. Nicht wahr? Es liegt sich gut auf dem weichen persischen Teppich. Oh ja. Okay. Willst du nicht weiter Klavier spielen? Nein, nein. Ich bin schon lieber bei dir da. Okay. Willst du nicht lieber Licht machen? Oh nein, diese Dämmerung tut ja so wohl. Wir waren heute den ganzen Tag wie in Sonnenstrahlen gebadet. Jetzt sind wir sozusagen aus dem Bad gestiegen und schlagen die Dämmerung wie einen Bademantel. Nein, nein, nein, das muss anders gesagt werden. Findest du nicht? Ich weiß nicht. Göttlich, diese Dummheit. Was machst du denn? Was schreibst du denn auf? Sonne, Bad, Dämmerung, Mantel. So. Nichts. Jetzt sag mal, mein Schatz, möchtest du nicht etwas essen oder trinken? Durst habe ich eigentlich keinen, aber Appetit. Appetit, ja. Also mir wäre lieber, wenn du Durst hättest. Cognac habe ich nämlich zu Hause, aber Essen müsste ich erst holen. Kannst du nichts holen lassen? Das ist schwer, meine Bedienerin ist jetzt nicht mehr da. Na warte, ich gehe schon selber. Was magst denn? Es zahlt sich ja wirklich nicht mehr aus, ich muss ja sowieso zu Hause. Kind, davon ist keine Rede. Aber ich werde dir was sagen. Wenn wir weggehen, gehen wir zusammen wohin Nachtmalen. Oh nein, dazu habe ich keine Zeit. Na und dann, wohin sollen wir denn? Könnte uns ja wer Bekannter sehen. Hast du denn gar so viele Bekannte? Es braucht uns ja nur einer zu sehen, ist Malheur schon fertig. Was ist denn das für ein Malheur? Na, was glaubst denn, wenn die Mutter was hört? Wir können ja doch irgendwo hingehen, wo uns niemand sieht. Es gibt ja Gasthäuser mit einzelnen Zimmern. Ja, beim Souper im Chambre Separé. Warst du schon einmal in einem Chambre Separé? Also, wenn ich die Wahrheit sagen soll, ja. Hm. Wer war der Glückliche? Na, das nicht, so wie du meinst. Ich war mit meiner Freundin und ihrem Bräutigam. Und die haben mich mitgenommen. So. Und da soll ich dir am Ende glauben? Brauchst du mir ja nicht zu glauben. Bist du jetzt rot geworden? Man sieht nichts mehr. Ich kann deine Züge nicht mehr erkennen. Aber auch so erkenne ich dich. Ja, pass nur auf, dass du mich mit keiner anderen verwechselst. Es ist seltsam. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie du aussiehst. Dankeschön. Du, das ist beinahe unheimlich. Ich kann mir dich nicht vorstellen. In einem gewissen Sinne habe ich dich schon vergessen. Wenn ich mich auch nicht mehr an den Klang deiner Stimme erinnern könnte... Was wärst du da eigentlich? Nah und fern zugleich. Unheimlich. Was redst du denn? Nichts, mein Engel, nichts. Wo sind deine Lippen? Willst du nicht über Licht machen? Nein. Sag, ob du mich lieb hast. Sehr. Sehr. Hast du schon irgendwen so lieb gehabt wie mich? Ich hab dir doch schon gesagt, nein. Naja, aber du hast... Ja, das war mein Bräutigam. Es wäre mir lieber, du würdest jetzt nicht an ihn denken. Was machst du denn? Schau. Wir können uns jetzt auch vorstellen, dass wir in einem Schloss in Indien sind. Dort sind es gewiss nicht so schlimm wie du. Wie blöd. Göttlich. Ach, wenn du ahntest, was du für mich bist. Na? Stoß mich doch nicht immer weg. Ich tue dir ja nichts. Vorläufig. Du, das Mieter tut mir weh. Zieh's aus. Ja. Aber du darfst deswegen nicht schlimm werden. Nein, nein. Komm. Da. Sag, interessiert es dich denn gar nicht, wie ich mit Zunamen heiße? Ja, wie heißt du denn? Ich werde lieber nicht sagen, wie ich heiße, sondern wie ich mich nenne. Was ist denn da für ein Unterschied? Ja, also wie ich mich als Schriftsteller nenne. Ah, du schreibst nicht unter deinem wirklichen Namen? Okay, nicht. Was einem da für ein Duft entgegensteigt. Wie süß. Du zerreißt mir mein Hemd. Weg, weg. Das ist doch alles überflüssig. Weg, weg. Und jetzt komm in unser indisches Schloss. Sag mir zuerst, ob du mich wirklich lieb hast. Aber ich bete dich ja an. Ich bete dich an, mein Schatz, mein Frühling. Mein Robert. Frühling. Robert. Frühling. Robert. Das war überirdische Seligkeit. Ich nenne mich... Robert. Mein Robert. Ich nenne mich Bibitz. Warum nennst du dich Bibitz? Ich heiße nicht Bibitz, ich nenne mich so. Nun, kennst du den Namen vielleicht nicht? Nein. Du kennst den Namen Bibitz nicht? Göttlich, wirklich. Du sagst es nur, dass du ihn nicht kennst, nicht wahr? Meine Seele, ich habe ihn nie gehört. Gehst du denn nie ins Theater? Oh ja, ich war erst neulich mit einem, weißt du, mit einem Onkel von meiner Freundin und meiner Freundin. Da sind wir in der Oper gewesen, bei der Kavalleria. Also ins Burgtheater gehst du nie? Da kriege ich ja nie Karten geschenkt. Ich werde dir nächstens eine Karte schicken. Oh ja, aber nicht vergessen. Tut zu was Lustigem aber. Ja, lustig. Zu was Traurigem willst du nicht gehen? Nicht gern. Auch wenn es ein Stück von mir ist? Okay. Ein Stück von dir? Du schreibst fürs Theater? Erlaube, ich will nur Licht machen. Ich habe dich noch nicht gesehen, seit du meine Geliebte bist. Oh. Engel. Ich schäme mich ja. Gib mir wenigstens eine Decke. Später. Geh also, Robert. Du bist schön. Du bist die Schönheit. Du bist vielleicht sogar die Natur. Du bist die heilige Einfalt. Au, du tropfst mir an. Na, geschau mit der Kerzen. Was gibt denn nicht acht? Du bist das, was ich seit lange gesucht habe. Du liebst nur mich. Du würdest mich auch lieben, wenn ich Schnittwarenkommis wäre. Das tut wohl. Ich will dir gestehen, dass ich einen gewissen Verdacht bis zu diesem Moment nicht losgeworden bin. Sag ehrlich, hast du nicht geahnt, dass ich Bibitz bin? Aber ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ich kenne ja gar keinen Bibitz. Was ist der Ruhm? Nein, vergiss, was ich dir gesagt habe. Vergiss sogar den Namen, den ich dir gesagt habe. Robert bin ich und will ich für dich bleiben. Ich habe auch nur gescherzt. Ich bin ja nicht Schriftsteller. Ich bin Komie. Und am Abend spiele ich bei Volkssängern Klavier. Ja, jetzt kenne ich mich aber nicht mehr aus. Nein, und wie du einen nur anschaust. Was ist denn? Was hast du denn? Es ist sonderbar. Was mir beinahe noch nie passiert ist, mein Schatz. Mir sind die Tränen nah. Du ergreifst mich tief. Wir wollen zusammenbleiben, ja? Wir werden einander sehr lieb haben. Du, ist das wahr mit den Volkssängern? Ja, ja, aber frag nicht weiter. Wenn du mich lieb hast, frag überhaupt nichts. Sag, kannst du dich auf ein paar Wochen ganz frei machen? Wieso? Ganz frei? Ich meine, vom Hause weg. Ne? Aber wie kann ich denn das? Was möchte denn da die Mutter sagen? Ja, und dann, ohne mich ging nicht ja alles schief zu Hause. Ich hatte es mir schön vorgestellt. Mit dir zusammen, allein mit dir. Irgendwo in der Einsamkeit draußen. Im Wald, in der Natur. Ein paar Wochen zu leben. Natur in der Natur. Und dann, eines Tages, adieu. Voneinander gehen, ohne zu wissen, wohin. Also jetzt redest du schon vom Adieu sagen. Und ich hab gemeint, du hast mich so gern. Gerade darum, du süßes Geschöpf. Geh halt mir fest, ja? Mir ist so kalt. Ja, es wird Zeit, dass du dich ankleidest. Warte, ich zünde noch ein paar Kerzen an. Nicht herschauen. Nein. Sag mir, mein Kind, bist du glücklich? Wie meinst du es? Ich meine, im Allgemeinen, ob du glücklich bist. Das könnte schon besser gehen. Du missverstehst mich. Von deinen häuslichen Verhältnissen hast du mir ja schon genug erzählt. Ich weiß, dass du keine Prinzessin bist. Ich meine, wenn du von alledem absiehst, wenn du dich einfach leben spürst, spürst du dich überhaupt leben? Geh, hast keinen Kamm? Herrgott, siehst du entzückend aus. Na, nicht. Geh, bleib noch da. Bleib da, ich hol was zum Nachtmahl und... Aber das ist ja schon viel zu spät. Es ist doch noch nicht 9. Na, sei so gut, da muss ich mich überdummeln. Wann werden wir uns wiedersehen? Na, wann willst du mich denn wiedersehen? Morgen. Was ist denn morgen für ein Tag? Samstag. Oh, na, da kann ich nicht. Da muss ich mit meiner kleinen Schwester zum Vormund. Also Sonntag, hä? Sonntag. Am Sonntag... Jetzt werde ich da was erklären. Ich bin nicht Bibitz, aber Bibitz ist mein Freund. Ich werde ihn dir einmal vorstellen. Aber Sonntag ist das Stück vom Bibitz. Ich werde dir eine Karte schicken und werde dich dann vom Theater abholen. Du wirst mir sagen, wie dir das Stück gefallen hat, ja? Jetzt die Geschichte mit dem Beatbeat, da bin ich schon ganz blöd. Völlig werde ich dich erst kennen, wenn ich weiß, was du bei diesem Stück empfunden hast. So, ich bin fertig. Komm, mein Schatz. Der Dichter und die Schauspielerin. Helmut Lohner und Blanche Aubry. Oh. Was ist denn? Die Kerzen ist ausgegangen. Aber wir brauchen kein Licht. Schau, es ist ganz hell draußen. Der Mond. Wunderbar. Die Natur. Was hast du denn? Was machst denn? Siehst du nicht, dass ich bete? Glaubst du an Gott? Gewiss. Ich bin ja kein blasser Schurke. Ach so. Komm doch zu mir. Knie dich neben mich hin. Kannst wirklich auch einmal beten. Wird dir keine Perle aus der Krone fallen. Wüstling. Hm? Und weißt du auch, zu wem ich gebetet habe? Zu Gott, nehme ich an. Jawohl, zu dir habe ich gebetet. Warum hast du denn da zum Fenster hinausgeschaut? Sag mir lieber, wo du mich dahin geschleppt hast, Verführer. Aber Kind, das war ja deine Idee. Du wolltest ja aufs Land und gerade hierher. Nun habe ich nicht recht gehabt. Na gewiss, es ist ja entzückend hier. Wenn man bedenkt, 2 Stunden von Wien und die völlige Einsamkeit. Was für eine Gegend. Was? Da könntest du wohl mancherlei dichten, wenn du zufällig Talent hättest. Warst du schon einmal hier? Ob ich hier schon war? Hier habe ich jahrelang gelebt. Mit wem? Nun, mit Fritz natürlich. Ach so. Den Mann habe ich wohl angebetet. Ja, ja. Das hast du mir bereits erzählt. Ich bitte. Ich kann auch wieder gehen, wenn ich dich langweile. Du mich langweilen? Du ahnst ja gar nicht, was du für mich bedeutest. Du bist eine Welt für sich. Du bist das Göttliche. Du bist das Genie. Du bist eigentlich die heilige Einfalt. Ja, du. Aber du solltest jetzt nicht von Fritz reden. Das war wohl eine Verirrung. Na. Schön, dass du das einsiehst. Komm her, gib mir einen Kuss. Jetzt wollen wir uns aber gute Nacht sagen. Leb wohl, mein Schatz. Wie meinst du das? Nun, ich werde mich schlafen legen. Naja, das schon, aber was das gute Nachtsagen anbelangt. Wo soll denn ich übernachten? Es gibt gewiss noch viele Zimmer in diesem Haus. Aber die anderen haben keinen Reiz für mich. Jetzt werde ich übrigens Licht machen. Meinst nicht? Ja. Ah, was für ein hübsches Zimmer. Und fromm sind die Leute hier. Lauter Heiligenbilder. Es wäre interessant, eine Zeit unter diesen Menschen zu verbringen. Doch eine andere Welt. Wir wissen eigentlich so wenig von den anderen. Rede keinen Stiefel und reiche mir lieber diese Tasche vom Tisch herüber. Hier, meine einzige. Was ist das? Das ist die Madonna. Die hast du immer mit? Die ist doch mein Talisman. Und jetzt geh, Robert. Aber was sind das für Scherze? Soll ich dir nicht helfen? Nein, du sollst jetzt gehen. Und wann soll ich wiederkommen? In 10 Minuten. Auf Wiedersehen. Wo willst du denn hin? Ich werde von dem Fenster auf und ab gehen. Ich liebe es sehr, nachts im Freien herumzuspazieren. Meine besten Gedanken kommen mir so. Und gar in deiner Nähe. Von deiner Sehnsucht sozusagen umhaucht. In deiner Kunst webend. Du redest wie ein Idiot. Es gibt Frauen, welche vielleicht sagen würden, wie ein Dichter. Nun geh endlich. Aber fang mir kein Verhältnis mit der Kellnerin an. Komm. Ja? So, jetzt kannst du dich zu mir ans Bett setzen und mir was erzählen. Soll ich nicht das Fenster schließen? Ist da nicht kalt? Oh nein. Was soll ich dir erzählen? Nun, wem bist du denn in diesem Moment untreu? Ich bin es ja leider noch nicht. Nun tröste dich, ich betrüge auch jemanden. Das kann ich mir denken. Und was glaubst du, wen? Ja, Kind, davon kann ich keine Ahnung haben. Nun rate. Naja, warte. Deinen Direktor. Mein Lieber, ich bin keine Choristin. Naja, ich dachte nur. Rate noch einmal. Na, also du betrügst deinen Kollegen. Nein, du nicht. Benno. Der Mann liebt ja überhaupt keine Frauen. Ach. Weißt du denn das nicht? Der Mann hat ja ein Verhältnis mit seinem Briefträger. Ist das möglich? Also gib mir lieber einen Kuss. Oh. Aber du, was tust du denn? So quäl mich doch nicht so. Höre, Robert. Ich werde dir einen Vorschlag machen. Ja? Leg dich zu mir ins Bett. Angenommen. Komm, schnell. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich ja schon längst bei dir daher. Oh, hörst du? Was denn? Draußen zirpen die Grillen. Du bist wohl wahnsinnig, mein Kind. Hier gibt es ja keine Grillen. Aber du hörst sie doch. Komm doch endlich. Ja, da bin ich. So, jetzt bleib schön ruhig liegen. Nein, nicht. Nicht rühren. Aber was fällt dir denn ein? Du möchtest wohl gern ein Verhältnis mit mir haben. Das dürfte dir doch bereits klar sein, nicht? Nun, das möchte wohl mancher. Ist aber doch nicht zu bezweifeln, dass in diesem Moment ich die meisten Chancen habe. So, komm, meine Grille. Ich werde dich von nun an Grille nennen. Schön. Also, wen betrüge ich? Wen? Vielleicht mich. Nicht? Mein Kind, du bist schwer gehirnleitend. Oder einen, den du selber nie gesehen hast. Einen, den du nicht kennst, der für dich bestimmt ist und den du nicht finden kannst. Ich bitte dich, rede nicht so märchenhaft blöd. Ist es nicht sonderbar? Auch du? Man sollte doch glauben. Aber nein. Es ist dir dein Bestes rauben, wollte man dir. Was? Komm. Was denn? Komm. Komm! Das ist doch schöner, als in blödsinnigen Stücken spielen. Was meinst du? Nun, ich meine, es ist gut, dass du doch zuweilen im Vernünftigen zu spielen hast. Du arroganter Hund, meinst gewiss wieder das Deine. Jawohl. Das ist wohl ein herrliches Stück. Nun also. Ja, du bist ein großes Genie, Robert. Bei dieser Gelegenheit könntest du mir übrigens sagen, warum du vorgestern abgesagt hast. Es hatte doch absolut überhaupt nichts gefehlt. Nun... Ich wollte dich ärgern. Aber warum denn? Was habe ich da denn getan? Arrogant bist du gewesen. Wieso? Alle im Theater finden es. So? Aber ich habe ihnen gesagt, der Mann hat wohl ein Recht, arrogant zu sein. Was haben die anderen geantwortet? Was sollen mir denn die Leute antworten? Ich rede ja mit keinem. Ach so. Sie möchten mich am liebsten alle vergiften, aber das wird ihnen nicht gelingen. Denke jetzt nicht an die anderen Menschen, freue dich lieber, dass wir hier sind und sage mir, ob du mich lieb hast. Verlangst du noch weitere Beweise? Beweise? Bewiesen kann das überhaupt nicht werden. Das ist aber großartig. Was willst du denn noch? Wie vielen hast du es schon auf diese Art beweisen wollen? Hast du sie alle geliebt? Oh nein, geliebt habe ich nur einen. Ach du mein... Fritz. Ich heiße Robert. Was bin ich denn für dich, wenn du jetzt an Fritz denkst? Du bist eine Laune. Gut, dass ich das weiß. Sag, bist du nicht stolz? Weshalb soll ich denn stolz sein? Ich denke, dass du wohl einen Grund dazu hast. Ach, deswegen? Ja, wohl deswegen, meine blasse Grille. Nun, wie ist das mit dem Zirpen? Zirpen sie noch? Ununterbrochen, hörst du es denn nicht? Freilich höre ich, aber das sind Frösche, mein Kind. Du irrst dich, die quaken. Gewiss quaken sie. Aber nicht hier, mein Kind, hier wird gezirpt. Du bist wohl das Eigensinnigste, was mir je untergekommen ist. Gib mir einen Kuss, Frosch. Frosch, bitte, bitte nenne mich nicht so, Frosch. Mach mich direkt nervös. Nun, wie soll ich Frosch. Dich denn nennen? Ich habe doch einen Namen, Robert. Ach, das ist zu dumm. Ich bitte dich aber, mich einfach so zu nennen, wie ich heiße. Also, Robert, gib mir einen Kuss. Bitte. Bist du jetzt zufrieden, Frosch? Würdest du mir erlauben, mir eine Zigarette anzuzünden? Ja, gib mir auch eine. Du hast mir übrigens noch kein Wort über meine gestrige Leistung gesagt. Über welche Leistung? Nun. Ach so. Ich war nicht im Theater. Du beliebst wohl zu scherzen. Aber durchaus nicht. Nachdem du vorgestern abgesagt hattest, habe ich angenommen, dass du auch gestern noch nicht im Vollbesitz deiner Kräfte sein würdest. Ne? Da habe ich lieber verzichtet. Du hast wohl viel versäumt. So? Es war sensationell. Die Menschen sind blass geworden. Hast du das deutlich bemerkt? Benno sagte, Kind, du hast gespielt wie eine Göttin. Und vorgestern noch so krank. Jawohl, ich war es auch. Und weißt du warum? Vor Sehnsucht nach dir. Früher hast du mir erzählt, du wolltest mich ärgern und hast darum abgesagt. Aber was weißt du von meiner Liebe zu dir? Dich lässt ja alles kalt. Und ich bin schon nächtelang im Fieber gelegen. 40 Grad. Für eine Laune ist das ziemlich hoch. Was, Laune nennst du das? Ich sterbe vor Liebe zu dir und du nennst es Laune? Und Fritz? Fritz? Rede mir nicht von diesem Galeerensträfling. Die Schauspielerin und der Graf. Blanche Aubry und Robert Lindner. Ah, oh, Herr Graf. Frau Mama hat mir erlaubt, sonst wäre ich nicht. Bitte, treten Sie nur näher. Ich bin zwar noch im Bett. Christian, pardon, wenn man von der Straße reinkommt. Ich sehe nämlich rein gar nichts. So, da wären wir ja. Christian. Nehmen Sie Platz, Herr Graf. Frau Mama sagte mir, Fräulein sind unpässlich. Wird doch hoffentlich nichts Ernstes sein. Nichts Ernstes? Ich bin im Tode nahe gewesen. Um Gottes Willen, ist denn das möglich? Ja. Es ist jedenfalls sehr freundlich, dass Sie sich zu mir bemühen. Dem Tode nahe. Und gestern Abend haben Sie noch gespielt wie eine Göttin. Es war wohl ein großer Triumph. Na, kolossal. Leute waren alle hingerissen. Von mir will ich ja gar nicht reden. Ich danke für die schönen Blumen. Aber bitte, Fräulein. Hier stehen Sie. Sie sind gestern förmlich überschüttet worden mit Blumen. Das liegt alles noch in meiner Garderobe. Nur Ihren Korb habe ich mit nach Hause gebracht. Das ist lieb von Ihnen. Aber, Fräulein, was küssen Sie mir denn die Hand? Erschrecken Sie nicht, Herr Graf. Das verpflichtet Sie zu gar nichts. Sie sind ein sonderbares Wesen. Rätselhaft, könnte man fast sagen. Das Fräulein Birken ist wohl leichter aufzulösen. Ja, die kleine Birken ist kein Problem. Obzwar... Ich kenne Sie auch nur oberflächlich. Ja. Nur Sie können mir's glauben. Aber Sie sind ein Problem. Danach habe ich immer schon Sehnsucht gehabt. Es ist mir eigentlich ein großer Genuss entgangen dadurch, dass ich Sie gestern das erste Mal spielen gesehen habe. Ist das möglich? Ja, schauen Sie, Fräulein, es ist so schwer mit dem Theater. Ich bin gewöhnt, spät zu dinieren. Also, wenn man dann hinkommt, ist das Beste vorbei. No, ist nicht wahr? So werden Sie eben von jetzt an früher essen. Ja, ich habe auch schon dran gedacht. Oder gar nicht. Es ist ja wirklich kein Vergnügen, das Dinieren. Was kennen Sie, jugendlicher Greis, eigentlich noch für ein Vergnügen? Na, das frage ich mich selber manchmal. Aber ein Greis bin ich nicht. Es muss einen anderen Grund haben. Glauben Sie? Ja, der Lullo sagt beispielsweise, ich bin ein Philosoph. Wissen Sie, Fräulein, er meint, ich denke zu viel nach. Ja, denken, das ist das Unglück. Na, ich habe zu viel Zeit, drum denke ich nach. Ich bitte Sie, Fräulein, Schanz, ich habe mir gedacht, wenn Sie mich nach Wien transferieren, wird's besser. Da gibt's Zerstreuung, Anregung. Aber es ist im Grund doch nichts anderes als da oben. Wo ist denn das da oben? Na, da unten. Da wissen Sie, Fräulein, in Ungarn, in die Nester, wo ich meistens in Garnison war. Ja, was haben Sie denn in Ungarn gemacht? Na, wie ich sag, Fräulein, Dienst. Ja, warum sind Sie denn so lange in Ungarn geblieben? Na ja, das kommt so. Da muss man ja wahnsinnig werden. Warum denn? Zu tun hat man eigentlich mehr als da. Wissen Sie, Fräulein, Rekruten ausbilden, Remonten reiten. Und dann ist's gar nicht so arg mit der Gegend, wie man sagt. Es ist schon ganz was Schönes, die Tiefebene. Na, und so ein Sonnenuntergang. Es ist schade, dass ich kein Maler bin. Ich habe mir manchmal gedacht, wenn ich ein Maler wäre, tät ich's malen. Einen haben wir gehabt beim Regiment, einen jungen Spleni, der hat's können. Aber was erzähle ich Ihnen da für fade Geschichten, Fräulein? Oh, bitte, ich amüsiere mich königlich. Wissen Sie, Fräulein, mit Ihnen kann man plaudern. Das hat mir der Lulu schon gesagt. Und das ist's, was man so selten findet. Nun, freilich, in Ungarn... Aber in Wien ist gerade so. Die Menschen sind überall dieselben. Da, wo mehr sind, ist halt das Gedräng größer. Das ist der ganze Unterschied. Sagen Sie, Fräulein, haben Sie die Menschen eigentlich gern? Gern? Ich hasse sie. Ich kann keine sehen, ich sehe auch nie jemanden. Ich bin immer allein. Dieses Haus betritt niemand. Sehens, das habe ich mir gedacht, dass Sie eigentlich eine Menschenfeindin sind. Bei der Kunst muss das oft vorkommen. Wenn man so in den höheren Regionen... Na ja, Sie haben's gut, Sie wissen doch wenigstens, warum Sie leben. Wer sagt Ihnen das? Ich habe keine Ahnung, wozu ich lebe. Wie bitte, Fräulein, berühmt, gefeiert. Ist das vielleicht ein Glück? Glück? Bitte, Fräulein, Glück gibt's nicht. Überhaupt gerade die Sachen, von denen am meisten geredet wird, gibt's nicht. Zum Beispiel die Liebe, das ist auch sowas. Da haben Sie wohl recht. Genuss, Rausch, also gut. Da lässt sich nichts sagen, das ist was Sicheres. Jetzt genieße ich. Gut. Weiß ich, ich genieße. Oder ich bin berauscht. Schön, das ist auch sicher. Und ist vorbei? Also ist halt vorbei. Es ist vorbei. Aber sobald man sich, wie soll ich mich ausdrücken, sobald man sich nicht dem Moment hingibt, also an später denkt oder an früher, na, ist doch gleich aus. Später ist traurig. Früher ist ungewiss. Mit einem Wort, man wird nur konfus. Na, habe ich nicht recht? Sie haben wohl den Sinn erfasst. Und sehen Sie, Fräulein, wenn einem das einmal klar geworden ist, ist alles egal, ob man in Wien lebt oder in der Pusta oder in Steinamanger. Schauen Sie zum Beispiel, wo darf ich denn die Kappen hinlegen? So, ich danke schön. Wovon haben wir gesprochen? Von Steinamanger. Richtig. Also wie ich sag, der Unterschied ist nicht groß. Ob ich am Abend im Casino sitze oder im Club, das ist doch alles eins. Und wie verhält sich denn das mit der Liebe? Na, wenn man dran glaubt, ist immer eine da, die einem gern hat. Zum Beispiel das Fräulein Birken. Ich weiß wirklich nicht, Fräulein, warum Sie immer auf die kleine Birken zu reden kommen. Das ist doch Ihre Geliebte. Wer sagt denn das? Jeder Mensch weiß das. Haha, nur ich nicht. Das ist merkwürdig. Sie haben doch ihretwegen ein Duell gehabt. Vielleicht bin ich sogar totgeschossen worden. Hab's gar nicht gemerkt. Herr Graf, Sie sind ein Ehrenmann. Setzen Sie sich zu mir aufs Bett. Ich bin so frei. Ja, ja. Ich habe gewusst, dass Sie heute kommen werden. Wieso denn? Ich habe es bereits gestern im Theater gewusst. Ja, haben Sie mich denn von der Bühne aus gesehen? Aber Mann, haben Sie denn nicht bemerkt, dass ich nur für Sie spiele? Ja, wie ist denn das möglich? Naja, ich bin ja so geflogen, wie ich Sie in der ersten Reihe sitzen sah. Geflogen, meinetwegen? Ich habe keine Ahnung gehabt, dass Sie mich bemerken. Sie können einen auch mit Ihrer Vornehmheit zur Verzweiflung bringen. Ja, Fräulein? Ja, Fräulein, so schnallen Sie doch wenigstens Ihren Säbel ab. Wenn's erlaubt ist. Und gib mir endlich einen Kuss. Dich hätte ich auch lieber nie erblicken sollen. Ist doch besser so. Herr Graf, Sie sind ein Poseur. Ich? Warum denn? Was glauben Sie, wie glücklich wäre mancher, wenn er an Ihrer Stelle sein dürfte? Ich bin sehr glücklich. Und ich dachte, es gibt kein Glück. Wie schaust du mich denn an? Ich glaube, Sie haben Angst vor mir, Herr Graf. Ich sag's ja, Fräulein. Sie sind ein Problem. Ach, lass du mich in Frieden mit der Philosophie. Komm doch zu mir. Und jetzt bitte mich um irgendetwas. Hm? Du kannst alles haben, was du willst. Du bist so schön. Also, ich bitte um die Erlaubnis, dass ich heute Abend wiederkommen darf. Heute Abend? Ich spiele ja. Nach dem Theater. Um was anderes bittest du nicht? Um alles andere werde ich nach dem Theater bitten. Da kannst du lange bitten, du elender Poseur. Ja, schauen's oder schau. Wir sind doch bis jetzt so aufrichtig miteinander gewesen. Ich fände das alles viel schöner am Abend nach dem Theater. Gemütlicher als jetzt, wo... Ich habe immer so die Empfindung, als könnte die Tür aufgehen. Die geht nicht von außen auf. Schau, ich finde, man soll sich nicht leichtsinnig von vornherein was verderben, was möglicherweise sehr schön sein könnte. Möglicherweise? Na, in der Früh, wenn ich die Wahrheit sagen soll, finde ich die Liebe grässlich. Nun, du bist wohl das Irrsinnigste, was mir je vorgekommen ist. Na, ich rede ja nicht von beliebigen Frauenzimmern. Schließlich, im Allgemeinen ist ja egal. Aber Frauen wie du. Nein, du kannst mich 100-mal einen Narren heißen, aber Frauen wie du nimmt man nicht vor dem Frühstück zu sich. Und so, weißt, so... Gott, was bist du süß. Siehst du das ein, was ich gesagt habe, nicht wahr? Also, ich stelle mir das so vor. Nun, wie stellst du dir das vor? Ich denke mir... Ich warte nach dem Theater auf dich in einem Wagen und dann fahren wir zusammen, also irgendwohin zu Bier. Ich bin nicht das Fräulein Birken. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich finde nur, zu allem gehört Stimmung. Ich komme immer erst beim Souper in Stimmung. Und das ist dann das Schönste, wenn man so vom Souper zusammen nach Haus fährt. Dann... Was ist dann? Also dann liegt das in der Entwicklung der Dinge. Setz dich doch näher. Näher. Ich muss schon sagen, aus den Polstern kommt so ein... Reseda ist das, nicht? Es ist sehr heiß hier, findest du nicht? Oh, Herr Graf, das ist ja gegen Ihr Programm. Wer sagt denn das? Ich hab kein Programm. Ha, Das ist wirklich heiß. Findest du? Und so dunkel, hm? Wie wenn's Abend wäre. Es ist Abend, es ist Nacht. Du. Mach die Augen zu, wenn's dir zu Licht ist. Komm. Komm. Nun, wie ist das jetzt mit der Stimmung, du Poseur? Du bist ein kleiner Teufel. Was ist das für ein Ausdruck? Na, also ein Engel. Und du hättest Schauspieler werden sollen. Wahrhaftig, du kennst die Frauen. Und weißt du, was ich jetzt tun werde? Nun? Ich werde dir sagen, dass ich dich nie wieder sehen will. Warum denn? Nein, nein, nein, nein, du bist mir zu gefährlich. Du machst ja ein Weib toll. Jetzt stehst du plötzlich vor mir da, als wäre nichts geschehen. Ja, aber... Ich bitte, sich zu erinnern, Herr Graf, ich bin soeben Ihre Geliebte gewesen. Ich werde es nie vergessen. Und wie ist das mit heute Abend? Wie meinst du das? Du wolltest mich ja nach dem Theater erwarten. Ja, also gut, zum Beispiel übermorgen. Was heißt das übermorgen? Es war doch von heute die Rede. Das hätte keinen rechten Sinn. Du Greis! Nein, du verstehst mich nicht recht. Ich meine das mehr, wie soll ich mich ausdrücken, was die Seele anbelangt. Was geht mich deine Seele an? Du, glaub mir, sie gehört mit dazu. Ich halte das für eine falsche Ansicht, dass man das so voneinander trennen kann. Lass mich doch mit deiner Philosophie in Frieden. Wenn ich das haben will, lese ich Bücher. Aus Büchern lernt man doch nie. Das ist wohl wahr. Drum sollst du mich heute Abend erwarten. Wegen der Seele werden wir uns schon einigen, du Schurke. Na also, wenn du erlaubst, werde ich mit meinem Wagen... Hier in meiner Wohnung wirst du mich erwarten. Nach dem Theater? Natürlich. Was machst du denn da? Ich denke, es ist Zeit, dass ich gehe. Für einen Anstandsbesuch bin ich doch eigentlich schon ein bisschen lang geblieben. Nun, heute Abend soll es kein Anstandsbesuch werden. Glaubst du? Dafür lass nur mich sorgen. Und jetzt gib mir noch einen Kuss, mein kleiner Philosoph. So, du Verführer, du süßes Kind, du Seelenverkäufer, du Iltisten. Du. Herr Graf, es war mir eine große Ehre. Ich küsse die Hand, Fräulein. Auf Wiedersehen. Adieu, Steiner Mangel. Der Graf und die Dirne. Robert Lindner und Hilde Sochor. Ja, wo bin ich denn? Ach so. Also bin ich richtig zu dem Frauenzimmer nach Hause. Da liegt's ja. Was einem noch alles in meinem Alter passieren kann. Ich hab keine Idee, haben Sie mich da heraufgetragen? Nein, ihr werdet sehen, ich komme in das Zimmer. Ja, da bin ich noch wach gewesen. Oder wach worden. Oder ist vielleicht nur, dass mich das Zimmer an was erinnert? Meiner Seele. Na ja, gestern habe ich es halt gesehen. Was gestern? Vor ein paar Stunden. Aber ich hab's gewusst, dass was passieren muss. Ich hab's gespürt. Wie ich angefangen habe zu trinken gestern, habe ich's gespürt, dass... Was ist denn passiert? So nix. Oder ist was? Meiner Seele, seit 10 Jahren ist mir sowas nicht vorkommen, dass ich nicht weiß. Na, also kurz und gut, ich war hapsoffen. Wenn ich nur wüsste, von wann an. Also das weiß ich noch ganz genau, wie ich in das Hurenkaffeehaus hinein bin mit dem Lolo. Und nein, vom Sach her sind wir ja weggegangen. Und dann auf dem Weg ist schon... Ja, richtig. Ich bin ja in meinem Wagen gefahren mit Lolo. Was zerbricht mir denn viel in den Kopf, ist ja egal. Schauen wir, dass wir weiterkommen. Die hat halt einen gesunden Schlaf. Ich weiß zwar von gar nichts, aber die will ihr das Geld aufs Nachtkastel legen. Und Servus. Wenn man nicht wüsste, was sie ist. Ihr Pfiet kennt, die haben nicht einmal im Schlafen so tugendhaft ausgesehen. Meiner Seele. Also der Lulu möchte wieder sagen, ich philosophiere. Aber es ist wahr, der Schlaf macht auch schon gleich, kommt mir vor. Wie der Herr Bruder, also der Tod. Ich möchte nur wissen, ob... Nein, daran müsste ich mich erinnern. Nein, nein, ich bin gleich da auf dem Divan hergefallen und nichts ist geschehen. Es ist unglaublich, wie sich manchmal alle Weiber ähnlich schauen. Na, gehen wir. Ja, richtig zahlen. Na, wer ist denn in aller Früh? Servus, Bubi. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Oh, komm her. Wo ist sie gehen? Ich hab gerade fortgehen wollen. Fortgehen? Ja, es ist wirklich höchste Zeit. So willst du fortgehen? Ja, so. Na, servus. Kommst du heute ein anderes Mal? Ja, grüß dich Gott. Na, willst du mir nicht das Handtuch geben? Wie einer Prinzessin. Übrigens, wenn man nur... Was schaust du mit denn so an? Wenn man nur das Kopfferl sieht, jetzt... Beim Aufwachen sieht doch eine jede unschuldig aus meiner Seele. Alles Mögliche könnte man sich da einbilden, wenn es nicht so nach Petroleum stinken möchte. Jo, mit der Lampe sind wir gefreut. Wie alt bist du denn eigentlich? Na, was glaubst du? Na, 24. Jo, freilich. Bist du schon älter? Ins 20. Geri. Und wie lang bist du schon? Bei dem Geschäft bin ich ein Jahr. Na, du hast aber früh angefangen. Besser zu früh als zu spät. Sag einmal, bist du eigentlich glücklich? Was? Ja, ich meine, geht's dir gut? Ah, mir geht's allebei gut. So. Sag, ist dir noch nie eingefallen, dass du was anderes werden könntest? Was soll ich denn werden? Naja, also, du bist doch wirklich ein hübsches Mädel. Du könntest doch zum Beispiel einen Geliebten haben. Na, meinst du vielleicht, ich hab keinen? Ja, ja, ich weiß. Ich meine aber einen, weißt, einen, der dich aushält. Dass du nicht mit einem jeden zu gehen brauchst. Ich gehe ja nicht mit einem jeden. Gott sei Dank, das habe ich nicht notwendig. Aha. Ich suche mir's schon aus. Ja. Nächsten Monat ziehen wir in die Stadt, in die Spiegelgassen. Wer? Wer denn? Na, die Frau und die paar anderen Mädeln, die noch da wohnen. Ach so, da wohnen noch solche? Da daneben. Na, hörst du nicht? Das ist die Milli. Na, die auch im Kaffeehaus gewesen ist. Da schnarcht wer? Ja, das ist schon die Milli. Die schnurrt jetzt weit den ganzen Tag bis um 10 Uhr auf die Nacht. Und steht so auf und geht ins Kaffeehaus. Das ist ein Schauder auf das Leben. Freilich, die Frau gibt sie auch genug. Ich bin schon um 12 Uhr zum Mittag immer auf der Gossen. Was machst du denn um 12 Uhr auf der Gossen? Was wäre ich denn morgen auf dem Strich geholt? Ach so, ja, natürlich, ja. Adieu. Gehst schon? Servus. Komm bald wieder. Du, sag einmal, dir ist schon alles egal, was? Was? Na, ich meine... Dir macht's gar keine Freude mehr. Oh, ein Schlaf habe ich. Ja, dir ist alles eins, ob einer jung ist oder alt oder ob einer... Was fragst du denn? Also, meiner Seele, jetzt weiß ich, wenn du mich erinnerst, das ist... Sorry, wem gleich? Unglaublich. Unglaublich. Du, jetzt bitte ich dich, aber red gar nichts. Eine Minute wenigstens. Das ist ganz dasselbe Gesicht. Ganz dasselbe Gesicht. Meiner Seele, es ist schade, dass du nichts anderes bist. Du könntest ja dein Glück machen. Du bist gerade wie der Franz. Wer ist der Franz? Na, der Kölner von unserem Kaffeehaus. Ja, wieso bin ich gerade wie der Franz? Ja, sagt alle, weil ich könnte mein Glück machen und ich soll ihn heiraten. Na, warum tust du es nicht? Dankeschön. Ich möchte nicht heiraten. Nein, kein Preis. Später einmal, vielleicht. Die Augen, also ganz die Augen. Der Lulu möchte sicher sagen, ich bin ein Narr. Aber ich will dir noch einmal die Augen küssen. So. Und jetzt, grüß dich Gott, jetzt gehe ich. Servus. Du, sag, wundert dich das gar nicht? Was denn? Na, dass ich nichts von dir will. Es gibt viele Männer, die in der Früh nicht aufgelegt sind. Na ja, es ist zu dumm, dass ich will. Sie soll sich wundern. Also, servus. Eigentlich ärgere ich mich. Ich weiß doch, dass es solchen Frauenzimmern nur aufs Geld ankommt. Was sag ich solchen? Es ist schön, dass sie sich wenigstens nicht verstellt. Sollte einem eher freuen. Du, weißt, ich komme nächstens wieder zu dir. Gut. Wann bist du denn immer zu Hause? Ich bin immer zu Hause. Brauchst nur noch der Leocadia fragen. Leocadia. Schön. Also, grüß dich Gott. Ich hab doch noch immer den Wein im Kopf. Also, das ist doch das Höchste. Ich bin bei so einer und hab nichts getan, als ihr die Augen geküsst, weil sie mich an wen erinnert hat. Du, Leocadia, passiert dir das öfter, dass man so weggeht von dir? Wie denn? Na ja, so wie ich. In der Früh? Nein, ob schon manchmal wer bei dir war und nichts von dir wollen hat. Nein, das ist mir noch nie geschehen. Ja, also was meinst denn? Glaubst du, gefällst mir nicht? Warum soll ich dir denn nicht gefallen? Bei der Nacht hat er schon gefallen. Du gefällst mir jetzt auch. Ja, aber bei der Nacht wird er besser gefallen, was? Warum glaubst du das? Na, was fragst du denn so dumm? Ja, bei der Nacht. Ja, sag, bin ich dir nicht gleich am Divan hingefallen? Ja, freilich. Mit mir zusammen. Mit dir? Ja, na was denn, du das nimmer? Ich hab, wir sind zusammen. Ja. Aber gleich bist du eingeschlafen. Aha, gleich bin ich. So, aha, so also war das. Ja, Bubi. Du musst aber einen ordentlichen Rausch gehabt haben, dass du dich nicht mehr erinnerst. So, und doch, es ist eine entfernte Ähnlichkeit. Servus. Was ist denn los? Hörst du, Marli Schaf? Geh, gib ihr was beim Nasgehen. Du ist auch offen. Da sparst du einen Hausmeister. Ja, also. Es wäre doch schön gewesen, wenn ich sie nur auf die Augen geküsst hätte. Das wäre beinahe ein Abenteuer gewesen. Ja, war mir halt nicht bestimmt. Ah, da haben's. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, freilich. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir brachten Reigen von Arthur Schnitzler, geschrieben vor 125 Jahren. Sie hörten Hilde Socher, Helmut Qualtinger, Elfriede Ott, Peter Weck, Eva Kerbler, Hans Jahrey, Christiane Hörbiger, Helmut Lohner, Blanche Aubry und Robert Lindner. Regie in dieser Produktion aus dem Jahr 1966 führte Gustav Manker.